Dass das Verhalten Englands die verderbteste politische Moral in der Geschichte darstellt, liegt auf einer anderen Ebene. Die wesentliche Feststellung ist jedoch die, dass England seine Macht mit einer Weltanschauung, nämlich der puritanischen, begründet hat. Die Grausamkeiten Englands, begangen an den Indern, Irländern und Buren, stehen alle unter dem Zeichen des Aktes eines göttlichen Rechtes. Der Engländer empfindet in seiner puritanischen Weltanschauung das schreiende Unrecht überhaupt nicht. Dazu gehören auch die Bombenterrorangriffe. In der Brutalität der Bombenangriffe zeigt sich klar der jüdische Geist Englands. Von Kindesbeinen an ist das politisch-puritanische Glaubensbekenntnis jedem Engländer beigebracht worden. In politischen Erziehungsstätten, in den Internatsschulen, in den Colleges wurden diese politischen Lehren den Jungen eingehämmert. In einer Adelserziehung, die wenig Beispiele in der Geschichte hat, wurde der englische Herrentyp nicht zuletzt mit Hilfe des Puritanismus gezüchtet. Aus dem puritanischen Überzeugtsein von der Kindschaft Gottes und einem gottgewollten Herrschaftsanspruch wird auch die Mentalität der anglikanischen Geistlichkeit verständlich, die englisch-völkisch im Sinne des Puritanismus ausgerichtet ist und sich tatkräftig und fanatisch an der Erziehung des englischen Menschen im Sinne der puritanischen Weltanschauung beteiligt. Ebenso steht die Schule im Dienste dieser Arbeit. Auch die Sozialfrage sieht der Engländer im Geiste des Puritanismus. Danach ist der Besitzende der von Gott Gesegnete, der Besitzlose, der Arme, ein von Gott Verstoßener. So kam es, dass in England überhaupt keine soziale Gesetzgebung aufkam, daher ist dem englischen Plutokraten der Nationalsozialismus unverständlich, ja verhasst. Im Übrigen sieht er in uns Deutschen als den Habenichtsen, ein Volk, von dem Gott nichts wissen will. Das Bewusstsein, sichtlich von Gott gesegnet zu sein, trug außerdem dazu bei, eine maßlose Arroganz und eine fanatische Intoleranz anderen Völkern gegenüber aufkommen zu lassen. Man darf nicht verkennen, dass die von uns oft als heuchlerische, gouvernantenhafte Frömmelei bezeichnete religiöse Haltung des Engländers und sein bis zur Arroganz gesteigertes Selbstbewusstsein Gestalt gewordener Ausdruck seiner unerschütterlichen Überzeugung ist und das Resultat seiner puritanisch-religiösen Erziehung darstellt. England ist das Musterbeispiel dafür, wie eine Idee, ausgehend von einer straff ausgerichteten Führungsschicht, ein Volk jahrhundertelang in einer politischen Zielsetzung erhalten kann. Die puritanische Geisteshaltung wurde verstärkt durch die philosophischen Systeme Englands, vor allem des Utilitarismus mit seiner Glückseligkeitsmoral, alles was dir nützt, ist gut, die Nützlichkeit und Glücksethik. Bezeichnend für diese Entwicklung ist, dass Immanuel Kant dieser These der englischen Philosophie vom größtmöglichen Glück aller seinen kategorischen Imperativ und damit die Maxime des Willens eines zuchtvollen soldatischen Preußentums entgegenstellte. Alles, was zur Vollkommenheit dieses philosophisch-religiösen Idealtypus beizutragen in der Lage war, fand in England ungehemmt seinen Eingang. England war damit instinktlos geworden und es betrat einen Weg, der früher oder später zur Katastrophe und zur Auseinandersetzung mit der deutsch-germanischen Welt führen musste, die in ungeheurem seelischen Ringen einen anderen Weg gegangen war. Auf diese englische Geistesrichtung, die schon weitgehend von jüdisch-materialistischen Gedankengut beeinträchtigt war, traf das Ideengut des jüdischen Liberalismus. Die liberalistischen Ideen des einströmenden Judentums und seine individualistisch-materialistische Gerichtetheit waren eine wesentliche Ergänzung für die puritanische Weltanschauung des Angelsachsentums. Hier fand der Jude ein Feld ungeahnter Möglichkeiten vor, das er dann auch in seinem Sinne auszuschöpfen verstand. Er brachte es fertig, den englischen Hochadel sowohl als auch die Geistlichkeit der High Church, der Hochkirche, mit seiner Ideologie zu durchsetzen und sie sich ihm völlig hörig zu machen. Die jüdische Geisteswelt nahm nunmehr vollkommen Besitz vom englischen Volk. Der innere Verfall Englands begann, seitdem mit Übernahme des Liberalismus dem Judentum mehr und mehr Eingang in seinen Volkskörper ermöglichte und seine Herrschaft durch die jüdische Zersetzung seiner Führungsschicht allmählich dem Judentum dienstbar machte. Es steht außer Zweifel, dass heute das englische Volk, namentlich aber die Oberschicht, völlig im Banne des Materialismus stehe. Gold und Ichsucht, immer die deutlichsten Anzeichen des Verfalls, beherrschen das Volk. Sammelte die Weltanschauung des Puritanismus mit seinem Auserwähltheitsglauben immerhin noch alle nationalen Kräfte für den Aufbau eines englischen Weltreiches, so lässt der jüdische Materialismus die Volkskraft auseinanderfallen. Die Welt des Judentums hat auch in England die noch völkisch bestimmte Lebensordnung zerstört. England ist das Musterbeispiel dafür, wie der Jude als Träger des Materialismus und Individualismus das Volkstum und damit die Volkskraft wie ein Bacillus in einem Organismus mehr und mehr einschmilzt. Die geschichtliche Entwicklung Englands zeigt sehr deutlich, wie die Geschicke eines Volkes von der Weltanschauung bestimmt werden, die es sich zu eigen macht, und dass es untergeht, wenn es fremden Ideenkräften nicht wirksam entgegentritt. Puritanismus und Liberalismus haben die englische Oberschicht derartig jüdisch umgeprägt, dass germanische Gesittung nicht aufkommen kann. Darum ist auch eine Verständigung mit unseren Blutsvettern unmöglich. England ist jüdisch geworden. Es hat uns den Krieg erklärt, weil wir ihm in seinem Herrschaftsbestreben als gottbestimmtes Herrenvolk und in seiner Sucht nach Reichtum im Wege stehen. Und weil das Judentum unsere Vernichtung will. England wird in diesem Kriege die Früchte ernten, die es seit Jahrhunderten in seiner Selbstvergessenheit und Charakterlosigkeit säte. Es kann sich nur retten, wenn es sich vom Judentum befreit und den Anschluss an den germanischen Kernraum erhält oder durch den Anschluss an uns vom Judentum erlöst wird und zu sich selbst findet. Sein Weltreich aber zerbricht. Das Beispiel Englands muss uns zu denken geben. Es gibt nur eine Konsequenz für uns. Jeden deutschen Menschen zum bewussten Träger unserer nationalsozialistischen Weltanschauung zu machen, die mit ihrer schöpferischen Kraft das Volkstum zu höchster Entfaltung bringt und mit ihrer idealistischen Grundstruktur gleichzeitig das einzige Mittel gegen den Materialismus darstellt. 14. Nach welcher Methode wurde das britische Weltreich errichtet? Das britische Weltreich ist das Ergebnis einer brutalen, auf Herrschaft und Macht gerichteten Politik. Die englische Methode, das gottgewollte Weltreich zu bauen, ist charakterisiert durch Eigensucht und Brutalität. Es ist hier kein Raum, den gigantischen Aufstieg des englischen Weltreichs zu schildern, nur einige Zahlen mögen ein Bild geben von dem rapiden Anwachsen. Um 1600, also gegen Ende der Regierung der Königin Elisabeth, zählte England etwa 4 bis 5 Millionen Einwohner. Im Jahre 1750 umfasste das englische Empire ungefähr 8 Millionen Einwohner, im Jahre 1815 rund 80 Millionen und heute wohnen im Empire 500 Millionen Untertanen. Ein geradezu fantastisches Anwachsen. Das englische Weltreich ist räumlich das größte Weltreich, das die Geschichte bisher kennt. Es umfasst ungefähr ein Viertel der trockenen Erdoberfläche. Man könnte das alte römische und das spanische Weltreich beide in der Zeit ihrer größten Ausdehnung zusammenlegen und beide hätten bequem Platz im heutigen britischen Weltreich und würden noch 2/5 davon unbedeckt lassen. Englands Eroberungen waren keine Landnahme in unserem germanischen Sinne zur Erkämpfung von notwendigem Lebensraum. Aus der puritanischen Haltung heraus waren sie vom Weltherrschaftsgedanken und der Sucht nach Reichtum getragen. Sie waren imperialistischer Art. Das gestaltende und ordnende und damit schöpferische Prinzip, das so sehr das kennzeichnende Merkmal der germanisch-deutschen Reiche ist, ging den Briten stets ab. Englands Politik ist immer von rein materialistischem Streben bestimmt gewesen. Damit erklärt sich auch die europafeindliche Haltung. England hat es in den letzten 3 Jahrhunderten immer verstanden, die Völker zu seinem eigenen Nutzen gegeneinander auszuspielen. Die englischen Eroberungskriege waren stets Wirtschaftskriege. So wuchs mit dem Weltreich Hand in Hand der britische Handel und der britische Reichtum. Den Seefahrern und Eroberern folgte der Wirtschaftler mit der Ausbreitung des Handels und der Ausbeutung der unterworfenen Völker.